myself. That's good. Hört sich so an, als ob ihr Spaß habt. Bon Scott am 16. Oktober 1979 in Towson, Maryland. Problem Child von AC/DC, damals noch in der Originalbesetzung. Bon Scott starb am 19. Februar 1980 im Alter von 33 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Lebendig bleiben er und andere in der Erinnerung und Gott sei Dank auch auf Vinyl und CDs. Ich freue mich deshalb auch immer noch über die vielen legalen Bootlegs, die in den letzten Jahren etliches interessantes Material zugänglich gemacht haben. Von solchen Platten wird es heute Nacht ausgiebig Musik geben, unter anderem von den Stones, Taste, Tim Buckley, Joni Mitchell und Katie Lang. Die AC/DC-Nummer gerade kam von einer Platte aus Luxemburg mit dem Titel Living in Hell. Rockmusik klingt da wirklich noch wie das wilde Tier, das einen aus Boxen oder Kopfhörer anspringt. Offizielle Live-Platten von AC/DC klingen im Vergleich einfach viel zahmer und sauberer. Ein ganz anderes Vergnügen gab es 30 Jahre lang bei Grateful Dead-Konzerten zu genießen. Letztes Jahr erschien, ganz offiziell, ein wunderschönes Souvenir vom Dead-Auftritt in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am 26. April 1972. We'll be right back. share the flag. If you're traveling in the North Country far, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. 'Cause she once was a true loving man. And if you go where the snowflakes fall, where rivers freeze and summer ends, you see for me that she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. You see for me that her hair's hanging long, it curls and furls all down her breast. You see for me that her hair's hanging long. And I'm wondering if she remembers me at all. How many times I've lonely laid in the hotel late at night, and in the hotel of the day. So if you're traveling to the North Country far, where winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. 'Cause she once was a true lover of mine. Nach Grateful Dead anno 1972 in Frankfurt ein Sprung von 21 Jahren zu Pete Townshend und seiner Version der Bob Dylan-Nummer North Country Girl. Zu finden ist dieses Stück auf einer Townshend-Doppel-CD aus Italien. Wenn man von den Fotos im Booklet ausgeht, müsste das der Mitschnitt eines Fernsehauftritts sein, und zwar vom 7. August 1993 in der New Yorker Academy of Music. Townshend spielte damals ein paar Halt-U-Songs, Nummern aus seinen diversen Soloplatten, und im Zentrum der Show stand die Präsentation seines damals aktuellen Konzeptalbums Psycho Derelict, komplett mit szenischer Darstellung, großer Band und drei Schauspielern. Die Jahrhunderthallen-Doppel-CD der Dead ist das einzige Album in den beiden Soundcheck-Stunden, das ohne Probleme in einem gut sortierten Plattengeschäft oder Versand erhältlich ist. All die anderen Platten kann Mann oder Frau wegen neuer gesetzlicher Grundlagen seit Jahresbeginn wohl nur noch auf Plattenbörsen oder Flohmärkten finden. 1972 veröffentlichte der vor wenigen Jahren verstorbene Publizist Helmut Salzinger sein Buch Rock Power, und in dieser spannenden Textcollage fand sich auch ein Text aus der Frankfurter Rundschau. Eine vor Enthusiasmus und klassenkämpferischem Geist oder Wunschdenken, wie es beliebt, nur so glühende Besprechung eines Stones-Bootlegs von der 69er USA-Tournee aus Detroit. Ich hatte nach all den Jahren die Suche danach schon längst aufgegeben, als mir die Platte Ende letzten Jahres dann doch noch begegnete, als CD aus Italien. Und so begann der Gig der Stones im Olympiastadion von Detroit, Michigan am 24. November 1969. Thank you. die Stones im November 1969 im Detroiter Olympiastadion. Die meisten Bootlegs wurden damals aus dem Zuschauerraum aus aufgenommen. Solche Platten hatten dann natürlich einen schwammigeren Sound als spätere inoffizielle Mitschnitte, die direkt vom Mischpult ausgemacht wurden oder Radioshows gekoppelt waren. Dafür kriegte man aber eine Menge von der Atmosphäre damals mit und vor allem inspirierte Momente, die so auf den offiziellen Platten nicht zu hören sind. Taste, 1970, irgendwo in Europa. I remember. Thank you. just mistreats me all night. I see me as a woman, just a pastime. Gitarrentrios. Zunächst Taste mit John Wilson Schlagzeug, Richard McCracken Bass und Rory Gallagher live 1970 in Europa, einer Zeit, in der Verstärker noch brummen durften. Danach Tony McVie's Groundhogs mit Peter Cruikshank Bass und Ken Pustelnik Drums. Mistreated, ein Stück von der italienischen Live-CD Queen Abbey, die laut Booklet einen Gig aus dem Jahr 1971 dokumentiert. Tony McVies kantiges Gitarrenspiel und seine Songs voller überraschenden Breaks und Akkordwechsel sind eigentlich bis heute kriminell unterbewertet. Oder besser gesagt, Tony McVies Musik ist nur einer kleinen Minderheit bekannt. Ein Szenenwechsel. In Hertfordshire, England, findet im Juli 1974 ein großes Open-Air-Festival statt. Irgendjemand im Publikum hat einen Kassettenrekorder oder ein kleines Tonbandgerät samt Mikro mitgebracht und auf die Record-Taste gedrückt, als Tim Buckley die Bühne betritt. Thank you. Yeah. Tim Buckley mit seiner vierköpfigen Band im Juli 1974 beim Nebworth Festival in England. Die CD Return of the Star Sailor dokumentiert nicht nur den kompletten Set Tim Buckleys beim Nebworth Festival 1974. Vier weitere Songs stammen von einem Gig in Detroit im Juni 1975, also nur wenige Wochen vor Tim Buckleys Tod. Und das letzte Stück ist laut Booklet tatsächlich ein leider nicht ganz erhaltener Ausschnitt aus der TV-Serie der Monkees. Tim Buckley im Dezember 67 mit den ersten beiden Strophen von Song to the Siren, einem Lied, das erst drei Jahre später in einer ganz anderen Version auf dem Star Sailor Album veröffentlicht werden sollte. Long afloat on shipless oceans, I did all my smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, let me enfold you. Nach Tim Buckleys Song to the Siren, Nico, nur von einem ungenannten Pianisten begleitet. Eine kammermusikalische Version des Songs Saeta, aufgenommen 1981 für eine Radiosendung von John Peel. Wer mehr über die 1988 verstorbene Sängerin erfahren will, sollte sich auf keinen Fall Susanne Ofterdingers Film Nico Icon entgehen lassen. Der ist zurzeit in Programmkinos zu sehen und demnächst wohl auch im ZDF. Kevin Ayers, einst Gründungsmitglied der englischen Band Soft Machine, hat zwar auch Nico verehrt und mit ihr zusammengearbeitet, aber der nächste Song von ihm hat wohl nichts mit Nico zu tun. Er heißt Something in Between. Da muss es doch etwas dazwischen geben, flüsterte mein Schatz mit einem Schrei. Ich schwöre, ich werde nie wieder träumen. Und so gleitet sie wieder in den Strom, unser Zauber noch immer zwischen ihren Lippen. Ich weiß nicht, wieso wir uns immer noch was vormachen, außer um bis zum Ende durchzuhalten. Und irgendwo musst du, wie ich, einen Freund brauchen. There must be something in between. My baby whispered with a scream. I swear I'll never ever dream again. So back into the stream she slips. Our magic still between her lips. Her step is sure she never thank you. Kevin Ayers live in Tokio am 6. Juni 1992 mit einem leider nicht genannten Begleitgitarristen, Something in Between, ein Song von Ayers 92er Platte Still Live with Guitar. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde ein Ausschnitt aus dem letzten Konzert von Sandy Denny in London am 27. November 1977. Am 21. April des folgenden Jahres starb Sandy Denny an den Folgen eines Unfalls in ihrem Haus. Aber Gott sei Dank gibt es Tondokumente, die neben der schönen Musik auch etwas von dem Witz und Charme ihrer Persönlichkeit bewahren. Sandy Denny mit The Lady. Looks like I'll be playing the rest of this by myself. I started off the set with this because the band was still down in the dungeon. Good, I'm glad you're there. And I came on because I was so terrified and did a number by myself when it really should have been the whole band, you know, to give me moral support and everything. First time in 2 years and everything. And I came on and I did The Lady, you see, which has got quite difficult. And the more I talk about it, the less, well, I did it all right, but you know, don't put the spotlight on the keys, please. I can't bear to see my fingers. Song.